blieb er nicht. Auch hier behielt er noch den Sieg. Gepriesen sei der Herr. Erlöst, hab Dank, ich bin erlöst. Hab Dank, ich bin befreit von der Sünde. Er litt ja für die ganze Welt, auch mich erfasste diese Gnade. Ich nahm ihn in mein Leben auf, aus Dunkel wurde Licht. Erlöst, hab Dank, befreit von der Sünde. Erlöst, hab Dank, ich bin erlöst. Hab Dank, ich bin jetzt frei für alle Ewigkeit. Dies Angebot gilt auch für dich. Mensch, nimm es doch endlich an. Gib ihm dein Leben in die Hand, dann rufst du fröhlich aus. Erlöst, hab Dank, ich bin erlöst. Hab Dank, ich bin befreit von der Sünde. Jetzt frei.